wieder völlig high auf diesem Beat unterwegs hier. Sie synchron wie ihr schon wieder ein Dreh. Yeah, Augenrot, Düsenkoma ist der Partychef. Dope mein Gemüse und mein Obst ist Bacardi Rest. Rap auf Luft, dieser Track ist auf Bier. Dieser Text muft nach Weed, wie das schmeckt, zieht tief inhalier. Gestikuliere wild, greife mein Backs, nimm nen Hieb von dem Pilz. Wie die Scheiße hier wieder flasht. Rap auf Mock, nimm nen Zug, haben genug. Da Synchronkoma, vier Joints sein, Halleluja. Tu was, ja, mache das, was mein Arzt sagt. Trinken ist gut, folge seinem Ratschlag, Nachschlag. Hör damit, ich tanze stramm auf dem Beats. Der Ranz hat tankt und er wankt, wie man sieht. Der genießt, was er macht, wie er lebt. Grad ein bisschen zu breit. Shit, sie lesen, lesen, lesen for life. Feier einfach mit, lass die Korken knallen. Feier diesen Shit, Junge, roll mal ein. Heb mal das Glas, kipp dir den Hieb in den Schlund. Nick zum Beat, so wie wir hier im Dumpf. Feier einfach mit, lass die Korken knallen. Feier diesen Shit, Junge, roll mal ein. Heb mal das Glas, halt ne Runde parat. Synchronkoma, wir haben bloß betrunken normal. Und ich kick Flows mit weitaus mehr Power als die Glitchkos. Flips hoch, denn hier kommt Synchron mit der Dichtkunst, yeah. Denn ich bin dichter als dich, Deutschland das Land der Dichter und Denker. Doch keiner hier ist dichter als ich, yeah. Synchronkoma am Mikrofon mit Flows wie Kanonen, die schießen dich auf den Mond. Stilzilism, baby. Ich glaub, ich bin verliebt in den Beat. Ich glaub, das liegt am Weed und am Testosteron, ey. Was ist mit euch los, Jungs? Mein Flow ist quasi die Belohnung, so wie ein Bonus, schnell wie ein Lotus. Brennt so wie Strohrum, ich male Bilder in deinen Kopf, so wie Fotos. Es wird Zeit, dass ihr tanzt, tanzt im Kreis. Tanzt die ganze Nacht so, als ob es seine letzte sei. Also heb die Hände hoch und nick mit dem Kopf. Cause when I'm on the mic, what? Feier einfach mit, lass die Korken knallen. Feier diesen Shit, Junge, roll mal ein. Heb mal das Glas, kipp dir in den Hieb in den Stund, nimm zum Beat, so wie wir hier im Dumpf. Feier einfach mit, lass die Korken knallen. Feier diesen Shit, Junge, roll mal ein. Heb mal das Glas, halt ne Runde parat. Synchronkoma, wir haben bloß betrunken, normal.